Erlaubt ist euch, in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Sie sind euch ein Kleid, und ihr seid ihnen ein Kleid. Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt, und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Von jetzt an verkehrt mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat, und esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht. Und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätten zurückgezogen habt. Dies sind Allahs Grenzen, so kommt ihnen nicht zu nahe. So macht Allah den Menschen seine Zeichen klar, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen.